Wien 2, Förstergasse 7. Letzter Wohnsitz von Peppi Feiner. Die Josephine Lampl ist 1864 wahrscheinlich in der Slowakei geboren. Der Ort ist nicht bekannt. Das Geburtsdatum ist nicht sicher, wahrscheinlich ist es der 11. November 1864. Auch Eltern und Geschwister sind noch nicht in den Matrikeln gefunden. 1894 findet in Malacki die Heirat mit dem Kubi Jakob Bernhard Feiner statt. Die beiden Kinder kommen schon in Wien zur Welt. Der Sohn Leo 1895, die Tochter Hilde 1899. Während die Peppi liebevoll die Kinder erzieht, muss die Familie den Ersten Weltkrieg durchstehen. Nachher gründet Kubi zusammen mit einem Ludwig Berger eine Handelsfirma für Tücher und Kaschnee. Niederlage in der Werder Torgasse im ersten Bezirk. 1922 stirbt Kubi plötzlich. Bald danach heiraten die Kinder. Leos Ehefrau ist Walli Dohan, Hilde ehelicht Samuel Meisels aus Willock. Ludwig Berger vertritt den Vater als Trauzeugen. Es folgen die schwierigen 30er Jahre und dann die schrecklichen Demütigungen. Leo und Walli flüchten gemeinsam mit Wallis Eltern nach Palästina, wo Leo eine Fleischhauerei führt. Kinder werden Leo und Walli nicht haben. Der Schauspieler und Filmregisseur Leo Meisels verwendet seinen Künstlernamen und entkommt mit Hilde und Sohn George über Prag in die Schweiz. Der Künstlername Chandor Mesefy wird dann weitergeführt. Die Peppi bleibt in Wien. Auch sie hat gesagt, Kinder geht, nur geht, ich bin schon alt, mir passiert nichts. Aber es wird nicht lange dauern, bis sie in die Sammelwohnung in der Förstergasse übersiedeln muss. Und dann, am 15. Oktober 1941, wird die Peppi in das Ghetto von Lodz deportiert. Der Transport Nummer 6, Zug DA1, fuhr mit etwa 1000 Menschen als Sondertransport mehr als überfüllt in einer langen Nacht und einem Tag nach Lodz. Peppi war zumindest nicht allein. Im selben Zug waren auch Kubis Bruder Lois Feiner und seine Frau Regine, deren Kinder auch schon rechtzeitig aus Wien geflüchtet waren. Uns passiert nichts, hofften sie. 1942 wurden alle ermordet. Der Enkel der Peppi, George Mesefy, ist inzwischen, 2011, 84 und lebt noch immer in Zürich. Er ist sehr begeistert, dass dieser Stein für die Peppi gesetzt wird und sie so nicht vergessen wird. Er erinnert sich an die Liebe der Omi für ihr einziges Enkelkind.